Schillersbriefwechsel mit Körner, Teil 1. Schiller an Huber, Dresden, 5. Oktober 1785. Deinen Brief, lieber, erhalte ich eben nach einem kleinen Spaziergang im japanischen Garten, wo ich sehr lebhaft mit dir beschäftigt war. Möchte deine Seele mir jederzeit so nahe sein, als mir meine Fantasie dazu Hoffnung macht. Anfangs habe ich geglaubt, es würde mir in den ersten Dresdener Wochen so schwer nicht fallen, von dir getrennt zu sein, aber ich fand es anders. Warum, kann ich dir nicht wohl sagen. Wahrscheinlich liegt die Schuld an uns beiden. Wahrscheinlich und hoffentlich. Ich habe dir viel zu sagen, doch bin ich ungewiss, ob ich dir's sagen werde. Meine Seele ist beklemmt. Gib dir keine Mühe, Sinn aus meinen Worten zu ziehen, und wenn du nach deiner Ankunft mich fragen solltest und ich dir ausweichen will, so forsche nicht weiter. Es warten viele Freuden auf dich, wenn du einmal hier existieren wirst, unter andern auch diese, meinem Freunde wiedergegeben zu sein, dem du unentbehrlich bist. Einige Zeilen des Originals sind hier unleserlich gemacht, vermutlich von Therese Huber. Das Knabenjahr unseres Geistes wird jetzt so aus sein, wie ich mir einbilde, so auch die Flitterwoche unserer Freundschaft. Lass unsere Herzen sich jetzt so männlich anschließen aneinander, wenig schwärmen und viel empfinden, wenig projektieren und desto fruchtbarer handeln. Enthusiasmus und Ideale, mein Teuerster, sind unglaublich tief in meinen Augen gesunken. Gewöhnlich machen wir den Fehler, die Zukunft nach einem augenblicklich höheren Kraftgefühl zu berechnen und den Dingen um uns her die Farbe unserer Schäferstunde zu geben. Ich lobe die Begeisterung und liebe die schöne ätherische Kraft, sich in eine große Entschließung entzünden zu können. Sie gehört zu dem besseren Mann, aber sie vollendet ihn nicht. Enthusiasmus ist der kühne, kräftige Stoß, der die Kugel in die Luft wirft, aber derjenige hieße ja ein Tor, der von dieser Kugel erwarten wollte, dass sie ewig in dieser Richtung und ewig mit dieser Geschwindigkeit auslaufen sollte. Die Kugel macht einen Bogen, denn ihre Gewalt bricht sich in der Luft, aber im süßen Moment der idealischen Entbindung pflegen wir nur die treibende Macht, nicht die Fallkraft und nicht die widerstehende Materie in Rechnung zu bringen. Überblättere diese Allegorie nicht, mein Bester, sie ist gewiss mehr als eine poetische Beleuchtung, und wenn du aufmerksam darüber nachgedacht hast, so wirst du das Schicksal aller menschlichen Plane gleichsam in einem Symbol darin angedeutet finden. Alle steigen und zielen nach dem Zenit empor, wie die Rakete, aber alle beschreiben diesen Bogen und fallen rückwärts zu der mütterlichen Erde. Doch auch dieser Bogen ist ja so schön. Siehst du, geliebter, teurer Freund, so tröste ich mich über das menschliche Schicksal meiner übermenschlichen Erwartungen. Hier fällt mir eine Periode aus dem Werther bei, den meine Fantasie, durch welche leise Ahndung, weiß ich nicht, aus meinen Kinderjahren aufbehalten hat. Es ist ein Orakel, das über mein ganzes Leben scheint ausgesprochen zu sein. Es ist mit der Ferne wie mit der Zukunft, ein großes, dämmerndes Ganze liegt vor unserer Seele, unsere Empfindung verschwimmt sich darin, und wenn das dort nun hier wird, ist alles nach wie vor, und unser Herz lechzt nach entschlüpftem Labsal. Wenn du also in Dresden-Neustadt hereinfährst, so wirf alle Ideale über Bord, vergiss den Perpendikularflug deiner Plane und mache dich auf den Bogen gefasst. O, ich drücke dich im Geiste an mein Herz, mein Rodrigo möcht ich dir zurufen. Wenigstens wollen wir Arm in Arm bis vor die Falltüre der Sterblichkeit dringen, wo die Linien zwischen Menschen und Geistern gezogen sind. Enthusiasmus bleibe stets unsere erste treibende Gewalt. Unsere Kugel soll wenigstens so kräftig von der Hand emporfliegen, dass der Bogen in die Wolken verschwinden und ihr Rückfall kaum mehr geglaubt werden soll. Möchtest du dich so innig auf unsere Wiedervereinigung freuen als ich? Der Vorgang mit Schlossers Fragmenten ist Körnern und mir ganz lieb. Deine Übersetzung gewinnt dadurch an Neuheit und innerm Wert, da es dein erster Ausflug über die jenseitigen Ufer des Rheins ist, den du noch oft wirst zu wiederholen finden, so freut mich dein Mut und dein Wohlgefallen an dieser Beschäftigung. Ob du mit dem versprochenen Beitrag zur Thalia Wort halten wirst, das ist die Frage. Versuch es einmal lieber und überrasche mich. Ich will dir versprechen, dass ich dir's nicht zutrauen will. Die Vernunft der Weisen spricht seiner Allmacht dieses Wunder ab, beschäme sie und mache wahr und wirklich, was nie gewesen. Eine schwere, vielleicht die schwerste Szene im Carlos, die mit der Fürstin, ist bis auf das letzte Viertel zu Ende, und ich habe Hoffnung, dass ich damit zufrieden sein werde. Ich lese jetzt stark im Watson, und meinem Philipp und Alba drohen wichtige Reformen. Noch sehe ich die chaotische Masse des übrigen Carlos mit Kleinmut und Schrecken an. Liebster Freund, warum wird mir immer noch so schwindelnd, wenn ich am Enceladus Shakespeare hinaufsehe? 10 Zeilen des Originals Dora Stock betreffend sind unleserlich gemacht. In der Bibliothek bin ich nunmehr bekannt, unser Logis wird innerhalb 8 Tagen leer werden, denn die bisherigen Bewohner dürfen den Dresdner Einrichtungen nach vor 14 Tagen nach dem Termin der von Michaelis nicht aus ihren Quartieren vertrieben werden. Ich habe diesen Brief traurig angefangen, aber der Spaziergang mit dir hat mein Herz erleichtert. Körners grüßen dich herzlich, ich sitze Körnern ein bisschen auf dem Nacken, dass er etwas arbeiten soll. Heute habe ich einige Manuskripte von ihm über die Kultur gelesen, worin Gedanken Gehalt ist. Lebe tausendmal wohl, schreibe mir, wenn du kannst, diese Tage wieder. Bei Kunzens und Konsorten wirst du mich natürlicherweise freundschaftlich empfehlen. Lebe wohl und sei vergnügt. Friedrich Schiller.